Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Auf der Suche nach dem Canterbury Sound, eine Sendung über Soft Machine und die Folgen, basierend auf der 700 Seiten langen Biografie L'École de Canterbury des französischen Autors Émeric Leroy. Im Studio weiterhin Karl Lippekaus. Hugh Hopper über sein Album 1984. Ich wollte mal eine Platte machen auf der Basis von Bandschleifen, Tape Loops. Es bot mir die Gelegenheit, in einem professionellen Studio noch einmal zu machen, womit ich 1964 in Paris mit David Allen und danach in Canterbury experimentiert hatte. Die Titel dieses Soloalbums beziehen sich auf die Namen für die verschiedenen Ministerien in George Orwells Roman 1984, der jetzt nach der Wahl Donald Trumps wieder reißenden Absatz findet. Laut Hopper ist die Platte aber mehr von der Atmosphäre des Buches inspiriert als durch konkrete Szenen. Je marche. Auch bei David Allens Musikgruppe Gong, einem Soft Machine Ableger, gibt es personelle Veränderungen, die starken Einfluss auf die Musik haben. Gerade hörten wir Gong mit Prostitute Poem. Der neue Trommler Pierre Merlin stammt aus dem Elsass und hat beim weltberühmten Percussion Ensemble Les Percussions de Strasbourg studiert. 1973 kommt es zu einem tragischen Unfall. Robert Wyatt stürzt bei einer Party sturzbetrunken in London aus einer Wohnung im 4. Stock und ist nach diesem schweren Unfall querschnittgelähmt. Es ist das Ende der Unschuld. So sieht es der Canterbury-Biograf Emeric Leroy. hatte mich daran nicht gewöhnt. I lie on the road, quite a trip. Passing cars, yes, me and the headphones. We bust in the tires all day as we roll down the highway towards the setting sun. Die vermeintliche gute alte Zeit versank langsam in den Büchern, hatte schon keinen Puls mehr, schleppte sich starr wie ein ins Heute hereinreichender, abgestorbener Ast hin in einem endlosen Albtraum, schreibt der spanische Dichter Rafael Alberti in seinem großen Erinnerungsbuch »Der verlorene Hain«. Das mag alles sein mit der guten alten Zeit, doch die Lebendigkeit der Ideen eines Robert Wyatt und die Vitalität seiner Musik lebt fort, vor allem mit seinem grandiosen Soloalbum Rock Bottom. Ein englischer Ausdruck, to touch rock bottom, das unterste Level, die unterste Stufe im Leben zu erreichen. Das geschah ihm mit dem Fenstersturz, trotzdem machte er weiter Musik. Zu unserem Glück. Here's a star to begin beginning. Two notes which are of a tree as we try our best to make it sound nice and hope that the music's turned you onto our latest. Love suddenly. Deutschlandfunk. 5.30 Uhr, die Nachrichten. Die Vorsitzende der Linkspartei, Kipping, hat für einen Kurswechsel in der Außenpolitik geworben. Nach Jahren der Aufrüstung und Militarisierung innerhalb der NATO wäre jetzt eine Politik der Entspannung eine Chance für Europa und das Land, sagte Kipping im Deutschlandfunk. Seit 16 Jahren führe man Krieg gegen den Terror, allerdings sei die Welt in dieser Zeit nicht sicherer geworden. Der IS sei erst durch Interventionskriege stark geworden, meinte Kipping. Sie sprach sich für den Stopp von Rüstungsexporten aus und warb für zivile Konfliktvermeidung. Im Bundestagswahlkampf setzt die Linkspartei auf ein Bündnis mit SPD und Grünen. Eine solche Regierung sei nötig, um das Land zu verändern und auch in Europa den nötigen Kurswechsel herbeizuführen, sagte Kipping. Bundesjustizminister Maas hat die Erwartung geäußert, dass die Ehe für alle in der kommenden Legislaturperiode umgesetzt wird. Er würde jede Wette eingehen, dass im nächsten Koalitionsvertrag nach der Bundestagswahl die Ehe für alle enthalten sein werde, sagte der SPD-Politiker der Online-Ausgabe der Passauer Neuen Presse. Das werde auch die Union nicht verhindern können. Die Zeit sei längst reif dafür. Wenn die Politik das nicht entscheide, werde das Bundesverfassungsgericht dafür sorgen und den Politikern die Entscheidung abnehmen, betonte Maas. Das sei bereits bei vielen anderen Gleichstellungsfragen so gewesen. Der von Präsident Trump entlassene Chef der Bundespolizei FBI, Comey, will vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats aussagen. Das teilte der Vorsitzende des Ausschusses, der republikanische Senator Burr, mit. Ein Termin für die Anhörung sei noch nicht festgelegt. Burr sagte, dass der Ausschuss von Comey mehr über die Rolle erfahren wolle, die dieser bei der Einschätzung des FBI gespielt habe, dass sich Russland in die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr eingemischt habe. Die New York Times berichtete, dass Trump mit dem russischen Außenminister Lavrov über die Entlassung Comeys gesprochen habe. Schriftliche Aufzeichnungen des Gesprächs zufolge, die der Zeitung nach deren Angaben vorliegen, sagte Trump zu Lavrov, er habe gerade den FBI-Chef gefeuert. Der sei verrückt gewesen, ein richtiger Spinner. Trump habe weiter erklärt, es habe viel Druck auf ihm wegen Russland gelastet, der sei jetzt weg. Nach einem Angriff auf einen Militärstützpunkt in Libyen mit mehr als 140 Toten hat die international anerkannte Regierung Verteidigungsminister al-Baghati suspendiert. Dies gelte so lange, bis geklärt sei, wer für die Verletzung des Waffenstillstands verantwortlich sei, erklärte Ministerpräsident al-Sarraj. Seinen Angaben zufolge wurde auch ein Militärkommandeur vorläufig von seinem Posten entfernt. Unter den Toten, deren Zahl sich nicht unabhängig überprüfen lässt, sollen auch Zivilisten sein. Der UNO-Gesandte Kobler nannte den Angriff grundlos und brutal. Einige Milizen in Libyen wollen sich nicht unter das Kommando der Einheitsregierung stellen lassen. In dem nordafrikanischen Land herrscht seit 6 Jahren Bürgerkrieg. Nordkorea hat den Vorwurf zurückgewiesen, für die Infizierung von Hunderttausenden Computern weltweit mit der Schadsoftware WannaCry verantwortlich zu sein. Der stellvertretende UNO-Botschafter Kim In-ryong sagte vor Journalisten in New York, dies sei lächerlich. Immer wenn etwas Seltsames passiere, sei es die stereotype Art der USA und der feindlichen Mächte, eine lautstarke Anti-Nordkorea-Kampagne zu starten. Vergangene Woche waren rund 300.000 Computer in 150 Ländern von der Schadsoftware blockiert worden. Als Gegenleistung für eine Behebung der Schäden wurden Zahlungen in der virtuellen Währung Bitcoin verlangt. Experten aus Südkorea, Russland und Israel äußerten den Verdacht, dass Nordkorea hinter der Cyberattacke stehe. Das Wetter im Westen wechselnd wolkig, zeitweise leichte Schauer, im Osten stärker bewölkt mit Regen. Später freundlicher. Temperaturen 13 bis 19 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Aufheiterungen bei 17 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten: am Montag locker bewölkt oder sonnig. Temperaturen 17 bis 25 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 6 Uhr. Deutschlandfunk, 5.35 Uhr, die Verkehrslage. Zurzeit liegen uns keine Meldungen vor. Deutschlandfunk, die Presseschau. Soziale Netzwerke sollen künftig unter Androhung hoher Bußgelder verpflichtet werden, Hasskommentare schnell zu löschen. Über den Gesetzentwurf von Justizminister Maas hat gestern erstmals der Bundestag beraten. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Hass, Beleidigung und Volksverhetzung müssen bekämpft werden. Strafbare Inhalte haben im Netz nichts verloren. Klar ist aber auch, dass zum Zusammenleben in einem freiheitlichen Staat auch die Zuspitzung, die Geschmacklosigkeit, das andere Abstoßende gehört, die Kunstfreiheit, die Satire. Die Grenze zu ziehen fällt auch Gerichten schwer. Wer ein Forum eröffnet, ist dafür verantwortlich, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht. Er ist nicht Vormund, muss sich aber darum bemühen, dass seine Veranstaltung nicht aus dem Ruder läuft. Insofern ist der Versuch der Bundesregierung zu begrüßen, Netzwerke wie Facebook stärker an die Kandare zu nehmen. Sie setzt damit aber eigentlich nur geltendes Recht durch, meint die FAZ. Die Nordwestzeitung hebt hervor, in einem Rechtsstaat befinden immer noch ordentliche Gerichte über Recht und Unrecht. Es gibt einen Rechtsweg, um Fehlentscheidungen zu korrigieren. All das hebelt Heiko Maas nun aus, indem er Plattformbetreiber gegen ihren Willen zu Meinungspolizei, Meinungsrichter und Meinungshenker in Personalunion macht, meint die NWZ aus Oldenburg. Die Südwestpresse notiert, das Anliegen des Ministers, Opfer von Hass und Bloßstellung in sozialen Netzwerken zu schützen, ist richtig. Cybermobbing und Fake News haben eine Dimension angenommen, die nicht hinzunehmen ist. Facebook und Co. verdienen sich eine goldene Nase und laden die Nebenwirkungen ihrer Angebote auf den Schultern der Allgemeinheit ab, ärgert sich die Südwestpresse aus Ulm. Zu glauben, dass Polizei und Justiz in den sozialen Netzwerken aufräumen können, ist realitätsfremd, heißt es in der Zeitung Rheinpfalz. Nein, die Unternehmen müssen selbst für Ordnung sorgen. Dabei soll der Staat ihnen auf die Finger schauen. Und Strafverfolgung der Täter wird ja nicht ausgeschlossen. Daneben braucht es eine gesamtgesellschaftliche Strategie gegen Hass und Hetze. Die ist aber nicht in Sicht. Daher ist das Gesetz ein wichtiger erster Schritt. Das war die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Die Braunschweiger Zeitung ist skeptisch. Die Löschvorgaben von Justizminister Maas lösen nicht das eigentliche Problem. Wer im Internet hetzt, ändert nicht seine Einstellung, nur weil sein Beitrag nicht mehr geteilt werden kann. Er kann sich aber auch nicht auf die Meinungsfreiheit berufen. Die rasche Einleitung von Strafverfahren könnte die abschreckendere Wirkung haben. Die schwedische Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen WikiLeaks-Gründer Assange wegen des Verdachts der Vergewaltigung eingestellt. Die Frankfurter Rundschau rechnet nicht damit, dass der Australier sein selbstgewähltes Exil in der ecuadorianischen Botschaft in London verlässt. Denn seine Flucht hatte Assange seinerzeit damit erklärt, dass ihm im Falle einer Überstellung nach Schweden die Auslieferung an die USA und damit die Todesstrafe drohe. Ob Assange tatsächlich die Hinrichtung droht, weiß niemand. Dass er mit seiner Auslieferung auch weiterhin zu rechnen hat, sobald er die Botschaft verlässt, hat ihm die britische Justiz hingegen unmissverständlich klargemacht. Assange bleibt Gefangener. Er sollte das Zimmer in der Botschaft nicht mit einer Gefängniszelle tauschen, empfiehlt die Frankfurter Rundschau. Über Assange liegt ein Schatten, bilanziert die Süddeutsche Zeitung. Erstens verstört sein Gebot bedingungsloser Transparenz immer wieder, weil enthülltes Material auch Unschuldige oder Unbeteiligte blamieren oder sogar gefährden kann. Zweitens ist der Verdacht gewachsen, dass Assange, bewusst oder unbewusst, entweder anderen Herren dient oder sich selbst als Königsmacher aufspielt. Das Problem mit dem Gebieter der Transparenz ist es also, dass vieles um ihn herum nicht transparent ist. Das beschädigt sein sonst beachtliches Lebenswerk im Kampf gegen Machtmissbrauch und Verdunklung. Mit diesem Zitat aus der Süddeutschen Zeitung endet die Presseschau. Redaktion Dietmar Reiche, Sprecherin Marion Meinka. Deutschlandfunk. Radionacht. Jazz. Seltsame Klänge, bizarre Fantasien, dafür waren sie bekannt, dafür standen sie. Die Musiker aus Canterbury, hier der Bassist Hugh Hopper mit dem Titelstück seines Albums Hoppertunity Box. Noch ein paar Minuten dauert die Radionacht Jazz, die sich heute auf die Suche machte nach dem Canterbury Sound. Die Summe an Kreativität, Talent und Fantasie, die in das zweite Album von Hatfield and the North investiert wurde, ist eindrucksvoll und die Nachwelt hat dieses Album zu einem der emblematischen der Canterbury-Szene gezählt, schreibt ihr Chronist Emmerich Leroy. Sie erweisen sich hier als würdige Erben einer noblen Tradition. Hatfield and the North. You don't suspect my life's a mess. You probably think it's groovy. Me. Someplace abroad, and I admit that when the time is right, it can be quite a laugh, but you know that's not often. Eventually, I think that you will agree. I'm only putting lines out and shifting gears, missing gears, disappears. As for you, I couldn't bear to think of it. Said you were Swedish. You asked me for a chocolate bar. Then you went and spot it all by eating it. What a pain, what a noise. You can imagine my delight was like some Accra magazine come to life. Drowning in the mud. Attention, ne traversez plus la piste maintenant, nom d'un chien. C'est plus le moment tout de même. 10 secondes. Confessions of Dr. Dream and Other Stories, Kevin Ayers und Mike Rattledge, die beiden Musiker, mit denen diese Radio nach Jazz über die Canterbury-Szene begann. Das Buch von Aymeric Leroy, L'École de Canterbury, ist erschienen beim Verlag Edition Le Mot et le Reste in Marseille, übersetzt und vorgestellt, sowie mit einer Musikauswahl versehen von Karl Lippegaus. Danke für Ihr Interesse. Und ein schönes Wochenende. after first race, that's it. You know, I was hooked. It's worse than being on some drug. You just got to keep going on and on and on, spending more money. And, well, I don't know if it's a good thing or a bad thing. Sometimes I wish I'd never even started. Your life, time is your wife. This accident, bad. This accident, bad. This accident, bad. This accident, bad.